Elftens, was halten Sie von dem Eintritt führender Kameraden wie Thomas Steiner-Wulff in die NPD? Von Thomas Steiner-Wulff, den ich gut und sehr lange kenne, weiß ich, dass er mit ganz konkreten Vorstellungen in die Partei ging, wobei es ihm sehr wichtig erschien, dass sich die NPD endlich auch gegenüber jenen Kreisen öffnet, die sie erst bekämpft, dann umworben und schließlich in Teilen auch integriert hat. Hier ist viel Basisarbeit geleistet worden und gerade Wulff hat Tag aus, Tag ein und von Norden nach Süden und von Osten nach Westen für die Konzeption der Volksfront geworben. Man kann die Konzeption ablehnen oder sie für wenig erfolgreich halten. Die Leistungen jener, die sie verfechten, muss anerkannt werden. Die Partei hat natürlich auch ungeheuer von den Beitritten junger Nationalisten profitiert. In vielen Gebieten Mitteldeutschlands wurde sie dadurch überhaupt erst handlungsfähig. Eine Partei wie die DVU, die eine solche Integrationsleistung weder versucht hat noch anstrebt und sich ja gar nicht leisten könnte, bleibt daher eine aus München ferngesteuerte Parteienattrappe, die nicht mal ihre eigene Plakate aufhängen kann, sondern bezahlte Trupps dafür anheuern muss. Eine Partei jedoch, der es gelingt, junge idealistische Kräfte zu integrieren, ist zu beneiden. Die Kunst ist es allerdings, diese Kräfte auch in den eigenen Reihen zu halten. Ob das langfristig gelingt, bleibt abzuwarten.